Ich lese uns die ersten 8 Verse aus dem 18. Kapitel der Apostelgeschichte. Wir sind immer noch bei der zweiten Missionsreise des Apostel Paulus, die ja nun in der Betrachtung bald zu Ende geht. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt, ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus war neben der Synagoge. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Wenn wir Rückblick halten über dem, was wir schon betrachtet haben in der Apostelgeschichte, erkennen wir, dass ohne Anfechtung, dass die Ausbreitung des Evangeliums nicht möglich ist, aber dass die Macht und Vollmacht Jesu, der mit den Seinen ist, immer durchdringt zu den Herzen, die auf dem Wege der Suche nach Seelenheil sind. 3 Dinge sollen uns da beschäftigen. Einmal eben diese Macht Jesu, die er verheißen hat. Dann zum anderen gesegnete Kontakte, Glaubenskontakte bringen immer wieder neue Segensströme in Gang. Und eben auch die Einheit im Geiste, wenn der Glaube an Jesus bekannt werden soll. Der Segensbefehl Jesu, den wir ja kennen, er sprach am Ende des Markus-Evangeliums davon: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Dieser Auftrag ist begleitet mit der Kraft und Vollmacht des Herrn. Es ist ja nicht nur ein Auftrag, den wir irgendwie hören und dem wir nach unserem Gutdünken und nach unseren Möglichkeiten nachgehen sollen, sondern in Verbund mit der Kraft des Herrn. Am Anfang der Apostelgeschichte lesen wir ja gleich, dass der Herr Jesus zu den Jüngern sagt: Halt, geht nicht. Ich sage das mal so ein bisschen streng. Geht nicht. Ihr müsst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Erst dann werdet ihr meine Zeugen und Jünger sein. Das ist also Voraussetzung beziehungsweise auch Trost. Da steht nicht nur ein Auftrag im Raum, nun sieh mal zu, wie du damit fertig wirst, sondern der Auftrag wird begleitet durch den Herrn selbst und durch seine Macht. Ja, geht hin in alle Welt. Und wir lesen das auch im Matthäusevangelium. Da hat der Herr Jesus die Jünger nicht vorab schon mal ausgesandt, um zu sagen, nun seid mal ein bisschen kreativ, tut mal, was ihr so machen könnt, in Matthäus 10, Vers 1. Sondern hier steht, er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht. Er gab ihnen Macht. Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Wenn sie nicht diese Macht bekommen hätten, hätten sie da gestanden und nicht gewusst, wie sie den Menschen und den Kräften, gegenüberstehen sollen und handeln sollen. Also es ist ein Trost erstmal, der uns hier entgegenkommt, dass wir mit der Vollmacht des Herrn seinem Auftrag nachkommen können und sollen. Paulus und seine Begleiter verspürten das immer wieder aufs Neue während den Missionsreisen. Sie erkannten deutlich, dass sie selber nicht die Ausrichtenden sein konnten. Es fing ja schon an auf Zypern, wo dieser Zauberer ihnen entgegentrat und das Evangelium in Frage stellte und erst die Kraft Gottes ihn zum Schweigen brachte. Erst die Kraft Gottes. Und somit sich dann der Oberste auf dieser Insel Paphos bekehrte und machte Raum auch für die anderen. Die Kraft Gottes musste den Weg freischaufeln, so will ich es mal sagen. Oder auch in Antiochien in der Gemeinde, wo dann viele auftraten und sagten, ihr könnt überhaupt nicht selig werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst. Da musste auch die Kraft Gottes tätig werden im Höhepunkt des Apostelkonzils zu Jerusalem, wo es dann heißt, uns und dem Heiligen Geist hat es gefallen, euch dies und jenes zu sagen. Die Kraft Gottes bestätigte, dass der Glaube genügt. Und somit gingen sie mit dieser Botschaft wieder in die Gemeinde. Aber auch in den anderen Städten erlebten sie immer wieder, dass die Kraft des Herrn nötig ist. Ob das nun in Derbe oder Lystra war, wo Paulus gesteinigt worden ist und er diese Kraft bekam, wieder aufzustehen, in denselben Ort zu gehen. Das kann man nicht als Mensch, wir werden vielleicht weggelaufen. Wir würden nicht wieder an den Ort gegangen sein, wo man uns gerade töten wollte. Die Kraft des Herrn begleitete ihn und nicht nur das, sondern gerade aus dieser Stadt erwuchs ein Mitarbeiter, der Timotheus, der segensreich an der Seite des Apostel Paulus die Missionsreisen mitmachen konnte. Und wir haben sogar Briefe, die an ihn geschickt worden sind, auch in welcher Weise er segensreich in den Gemeinden wirkte. Wir haben gemerkt auch, wie der Herr mit seiner Kraft in Philippi tätig sein musste. Denn Paulus und Silas im Gefängnis allein ohne Kraft Gottes nur mit dem Auftrag wären verzagt gewesen. Aber so konnten sie durch die Kraft Gottes gegen allen Schmerz, alle Beschimpfungen Gott loben. Das ist die Kraft Gottes. Sie begleitet den Auftrag. Und er wurde so begleitet, dass sogar der Kerkermeister mit seinem Hause gläubig wurde, sich taufen ließ und dass sogar die Stadtobersten mitkriegten, hier ist etwas anderes am Werke als nur Menschen. Und die Gemeinde entstand dort, auch die Lydia, deren Herz geöffnet worden ist durch die Kraft Gottes. Desgleichen auch in Thessalonich und Beröa. Immer wieder war die Kraft Gottes gegenwärtig, um dort das Evangelium zu bestätigen. Etliche wurden gläubig, andere trennten sich von der Einladung des Glaubens. Und in Athen war es auch so. In Athen waren sogar die Heiden. Da waren sogar die Heiden schon angesprochen durch die Kraft Gottes. Sie zerrten Paulus auf den Areopag und er sollte mitteilen, was er dort als Neues zu verkündigen hatte. Es war die Kraft Gottes mitten unter den philosophisch geprägten Menschen, die dort etliche herausrief. Wenn wir uns nicht darauf berufen könnten, dass mit dem Auftrag die Kraft Gottes verbunden wirkt, dann wäre all unser Bemühen zwecklos. Deswegen gilt ja auch niemals, dass wir Pläne erfinden müssen, um Gott zu helfen, dass sein Evangelium ausgebreitet wird, sondern es gilt immer das Gebet um Begleitung der Kraft Gottes. In der Heiligung, im Verbund mit Jesus Christus, So wie es Paulus ja auch bezeugte nach seiner Bekehrung und sagte, ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und er macht das mit der Mission. Wenn er nicht in mir leben würde, dann wäre doch jede Mission zum Scheitern verurteilt und wir würden was Falsches tun. Wir würden ja die Menschen bedrängen, wie Paulus es vorher als gläubiger Jude getan hat. Er hat die, die da kündeten, sie haben den Messias kennengelernt, die hat er verfolgt und ins Gefängnis gebracht. Er hatte keine Orientierung für das Richtige. Und die Kraft Gottes war nicht bei ihm, als er das tat. Es ist also wichtig, dass wir im Verbund, das können wir daraus lernen, mit dem Herrn leben. Was er euch sagt, das tut. Und eines können wir daraus noch lernen, gleich am Anfang, dass da, wo der Herr mit seiner Macht den Auftrag begleitet, das Evangelium immer zu denen durchdringt, die auf der Suche nach Seelenheil sind. Das kann gar nicht aufgehalten werden. Wir können da und brauchen auch gar nicht sagen, ach, das Böse in der Welt ist so böse, da kann ja keiner mehr gläubig werden. Das stimmt nicht. Sondern alle, die auf der Suche sind nach dem Seelenheil, können gläubig werden, können gerettet werden. Weil die Macht Jesu das Evangelium begleitet. Hier findet also dieses Wort aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 8, auch seinen Grund. Jesus sagt, wer sucht, wird finden. Wer sucht, wird finden. Das ist ein ganz kurzer Satz, aber mit einem tiefen Gepräge, mit der Vollmacht des Herrn. Oder wie es an Timotheus, später auch Paulus schrieb in 2. Timotheus 2, Vers 9, Gottes Wort ist nicht gebunden. Da kann also in dieser Welt passieren, was will. Das Wort Gottes kann durch nichts gebunden werden. Das sollte eine Ermutigung sein für jede, auch örtliche Gemeinde. Deswegen brauchen wir nicht auf das Böse schauen, was gerne das Wort Gottes binden möchte, sondern auf den Herrn, der sagt, das kann nicht gebunden werden. Mein Wort, spricht der Herr, ist immer frei. Es dringt immer durch. Darum bleibt auch in unseren Tagen die Kraft des Evangeliums siegreich. Immer siegreich. Die Kraft des Evangeliums für diejenigen, die auf der Suche sind nach dem Heil ihrer Seele. Jesus Christus befreit all diese von Schuld, von Belastungen, von Gebundenheiten und gibt ihnen das unversiegbare ewige Leben in seinem himmlischen Reich. Spott, Verfolgung kann nicht dieses Wort vom Kreuz verdrängen, sondern vielleicht sogar für suchende Seelen noch heller aufleuchten lassen. Und das lesen wir auch in der Apostelgeschichte immer wieder. Da waren einige suchende Seelen, die spitzten die Ohren ganz besonders, wenn da Verfolgung aufbrach. Dann hörten sie noch doppelt so stark hin, was Paulus durch die Gnade des Herrn reden durfte. Denn was umstritten wird, hat einen besonderen Beachtungswert. Lesen wir auch nochmal die prophetische Aussage im Jeremia, Jeremia 29, ab Vers 13, wo der Herr ja auch spricht. Schon in Vers 11 sagt er, ich weiß doch, was für Gedanken ich über euch habe. Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ich will euch geben das Ende, das ihr wartet, die ihr auf der Suche seid. Und dann heißt es hier weiter, ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch hören. Da kann kommen, wer will. Ich will euch hören, keiner wird das hindern. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ganz gewiss haben die Apostel, die ausgesandt waren und die Boten, immer wieder dieses Wort im Sinn gehabt und sich darauf verlassen. Wir werden die erreichen, die dort den Herrn suchen. Ohne Frage. Da gibt es überhaupt kein Hindernis. Denn kein Hindernis kann diesen Weg aufhalten. Das sollte uns auch in unserer Zeit sehr ermutigen. Silas und Timotheus befanden sich ja immer noch in der Nacharbeit in Mazedonien. Paulus hatte sie ja zurückgelassen in Beröa. Paulus wurde verabschiedet nach Athen und nun war er in Korinth. Athen, so haben wir ja uns gesagt, war ja eigentlich eine Stadt voller Philosophen und philosophischen Gedanken, wie man Gott finden könnte und ihn verehren könnte. In Korinth dagegen gab es eine Bevölkerung, die sehr primitiv in ihrem Götzendienst lebte und dazu auch noch überaus fleischlich gesinnt war. Sie hatten üble Ausschweifungen in ihrem Leben. Sie waren bekannt dafür in Korinth. Und darum erklärt sich auch, warum gerade in den Briefen, in den späteren Briefen des Apostel Paulus an die Korinther diese Dinge angesprochen werden. Diese üblen Ausschweifungen und die Tendenz zu einem primitiven Götzendienst. Und die Aufforderung immer in den Briefen, sich abzusondern von diesem fleischlichen Leben und von dem Götzendienst, von dem Weltgeist, selber in der Zucht zu leben. Ich lese uns mal schon vorab von den Briefen, die später der Apostel Paulus geschrieben hat, was dort angesprochen wird. In 1. Korinther 5 zum Beispiel, Vers 1 und 2, da spricht er zu dieser Glaubensgemeinde. Es geht eine Rede, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgeblasen, seid nicht vielmehr traurig. Das war früher das gewöhnliche Leben in Korinth. Ja, man lebte so, das war ganz normal. Ihr seid jetzt nicht traurig geworden, so dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Also er spricht das hier in einem geistlichen Brief an. Das spiegelt also schon die Naturhaltung dieser Korinther wieder. Oder auch im 6. Kapitel, Vers 5 bis 11, da wo er dann sagt, euch zur Schande muss ich das sagen, ist denn gar kein Weiser unter euch? Also sie zankten miteinander und versuchten ihr Recht einzufordern und dann möglichst haben sie das manipuliert, indem sie die Schwachen und die Einfachen aus ihrer Mitte zu Richtern aufspielten, die haben sie vielleicht noch bestochen, damit sie zurechtkommen. Das muss er alles hier gerade bei den Korinthern zurechtweisen. Ist denn kein Weiser unter euch, nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder, wir merken, es geht hier um die Glaubensgemeinde, richten könnte? Vielmehr rechtet ein Bruder mit dem anderen und das noch vor den Ungläubigen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Vielmehr tut ihr Unrecht und übervorteilt und das unter Brüdern. Oder wisst ihr denn nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid doch nun reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wir sehen, es spiegelt einfach die Situation wieder, die dort Paulus nun in Korinth vorfand. Menschen, die in ein Gewohnheitsgleis der Sünde gefallen sind, des niederen, einfachen Lebens und sich gar nicht vorstellen konnten, so schnell davon erlöst werden zu müssen. Erlöst für den Himmel, ja. Wer will schon in die Hölle? Erlöst für den Himmel. Aber jetzt unser Leben hier auf der Erde? Ja, das war doch immer so. Und es ging doch alles ganz gut. Sollen wir das jetzt ablegen? Gerade diese Gruppe der Gläubigen. Es sollte ja ein Beispiel sein, auch für alle anderen entstehenden Gemeinden in der Welt, wo solche Zustände herrschten, dass sie davon abließen. Oder denken wir noch in dem Zusammenhang an den 2. Korintherbrief, wo im 6. Kapitel der Apostel Paulus dann gerade an diese Menschen dort, die gläubig geworden sind, schreiben musste in Vers 14, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, also in dem Götzendienst. Das steht besonders auch hier in diesen Briefen an die Korinther. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt denn Christus überein mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemeinsam mit den Götzen? Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also das als Ansprache für diese Menschen, obwohl sie nun gläubig, etliche gläubig geworden sind, auch in Korinth, musste ihnen das nahegebracht werden und vorgehalten werden. Doch wo die Sünde mächtig ist, auch das ist wichtig für sie gewesen zu hören, denn das schrieb der Apostel Paulus dann auch an die römische Gemeinde, wo die Sünde mächtig geworden ist, egal wie groß das nun ist, ist die Gnade noch mächtiger geworden. Noch mächtiger geworden, mit anderen Worten, selbst wenn ihr merkt, ihr Korinther, dass ihr nicht so losgelöst wart von dem alten Leben und ihr habt doch viel Sünde zugelassen, dürft ihr euch auf die Gnade berufen und jetzt das Leben ändern lassen. Ja, an die Römer schrieb der Apostel Paulus so, ich lese das mal, Kapitel 5, 19 und 20, wo es heißt, wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, das ist der Adam, die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, das ist der letzte Adam, Jesus Christus, die vielen zu Gerechten. Das Gesetz ist aber dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtig würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel, viel mächtiger geworden. Also Vollmacht Jesu begleitend, bestätigend den Auftrag, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Das mussten die Apostel, das mussten die Evangelisten alles verspüren können, sonst wäre ihr Dienst völlig vergebens gewesen. Nun kam es hier in Korinth zu einem gesegneten Kontakt. Geistliche Kontakte bleiben nicht auf der Stelle stehen, sondern wo geistliche Kontakte entstehen, breitet sich der Segen aus, auch für weiteres. Kinder Gottes suchen ja Gemeinschaft. Paulus ging immer zuerst in die Synagoge, um dort Austausch mit Gläubigen an Mose und den Propheten im Alten Testament, auch mit solchen, die auf den Messias warten, zu suchen. Da ging er hin, denn er wollte den Kontakt mit denen haben, die schon etwas vom Worte Gottes wissen. Denn er empfand auch eine gewisse Stärkung dadurch, wenn er in die Synagoge ging. Er ging nicht da mit Brachialgewalt hinein, ich bin der große Evangelist, jetzt will ich euch mal was sagen. So ging der nicht hinein, sondern er wusste, das sind meine Brüder. So beschreibt er es auch im Römerbrief. Ich habe eine Last für meine Brüder. Ja, er empfand es, so ging er dahin mit einem offenen, warmen Herzen, um natürlich ihnen auch zu sagen, dass das, was sie gelesen haben und aufgenommen haben aus dem Alten Testament, sich erfüllt hat in dem Messias Jesus. Aber er ging nicht als ein Zorniger da hinein. Den werde ich es mal erzählen, die werde ich mal zurechtbringen. So nicht. Sondern er suchte den Kontakt zu Gläubigen. Es war der Zug in seinem Herzen, mit anderen den Glauben zu teilen. Und auf der Suche nach Glaubenskontakt und zugleich Arbeit fand Paulus den Teppichmacher Aquila und seine Frau Priscilla. Auf dieser Suche begegnete er ihnen. Und wir können daraus lernen, dass wenn wir geistlichen Kontakt suchen, werden wir ihn auch finden. Und werden nicht nur die Person zum geistlichen Kontakt finden, sondern auch das Umfeld mit genießen können und auch erkennen können, wo wir mitwirken können. Dieses Ehepaar, so haben wir gelesen, die waren vor kurzem aus Rom gekommen nach Korinth. Der Grund war, dass man in Rom, und da residierte ja gerade der Kaiser Claudius, der regierte von 41 bis 54 nach der Geburt Christi, dass er verboten hat, dass Juden dort Handel treiben. Also man hätte sagen können, Rom soll judenfrei sein. Das hat er angeordnet. Alle Juden raus. Also wir sehen schon, bevor der Tempel zu Jerusalem zerstört worden ist und die Juden wieder in alle Welt verstreut worden sind, gab es Judenfeindlichkeit. Und das gab es schon immer. Und zwar warum? Weil es Gottesfeindlichkeit gibt. Wer judenfeindlich ist, ist gottesfeindlich. Denn weil Gott sich durch Israel, durch dieses Volk geoffenbart hat, den Nationen. Und diese Offenbarung muss man abschaffen, denn die ist gefährlich, wenn man sich nicht bekehren will zu diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dann muss man ihn annullieren, den gibt's gar nicht. Man hat ja eventuell Angst, dass es ihn vielleicht doch geben könnte und dann würde man dem Gericht anheimfallen. Also, Rom sollte judenrein sein, raus aus der Hauptstadt des Reiches. Doch auch dort, und das ist die wunderbare Gnade Gottes, auch dort kam das Evangelium zu denen, die das Heil ihrer Seele suchten, hin. So wie es Jesus auch sagte, Johannes 4, Vers 22, zu der Samariterin, das Heil kommt von den Juden. Wenn ihr sie auch da rausschmeißt, aber das Heil wird von ihnen wieder zu denen kommen, auch in Rom, die nach dem Sinn des Lebens suchen. Denn die Juden, das Volk Gottes, sind niemals Unglück für die Nation gewesen, sondern immer Glück und Segen, wenn man es nur wahrnehmen wollte. Alle Reiche, die dieses Volk bedrängten, mussten schlussendlich untergehen, auch die DDR, die keine Mark für Israel gegeben hat. Die haben sie als Aggressoren abgelehnt. Ja, dann geht man natürlich unter. Das Römische Reich ging unter, Babel ging unter. Alle, die gegen Israel zogen, gingen unter. Aber das Evangelium geht nicht unter, auch in diesen Ländern, die ablehnend sind, weil es dort Menschen gibt, die wirklich nach dem Sinn und Heil des Lebens suchen. Aquila und Priscilla praktizierten, was Paulus später der römischen Gemeinde schrieb, dass sie es tun sollten. Nehmt euch der Notdurft der Heiligen an, herbergt gern. Römer 12, Vers 13. Und auch der Apostel Petrus hatte das Geheimnis des Glaubens festgestellt und schrieb in 1. Petrus 4, 9 und 10, seid gastfrei untereinander ohne Murren, dient einander ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat. Hier geschah also eine wunderbare Zusammenführung in Korinth, die noch Auswirkungen haben sollte. Nämlich, später in Vers 26 werden wir lesen, dass Aquila und Priscilla, die dann nach Ephesus gekommen sind, den Apollos unterrichteten, der ein brennender jüdischer Verkündiger war, aber noch nicht so das ganze Evangelium, noch nicht die Erfüllung des Alten Testamentes kannte, den nahmen sie auch zu sich, unterrichteten ihn weiter. Und mit diesem Neuunterrichteten ging er dann nach Athen und Korinth und hat diese Gemeinden auch im Glauben gestärkt. Wieder eine Kettenreaktion aus dieser wunderbaren Glaubens, Begegnung, die dort stattfand. Ein gesegneter Kontakt setzt sich also weiter fort und setzt weiteren Segen frei. Paulus zeigte durch seinen Lebenswandel auch vor Aquila und Priscilla, dass die Nachfolge Jesu nicht ohne äußere Verantwortung und Arbeit in dieser Welt stattfinden soll. Es entbindet nicht davon, Verantwortung in dieser Welt zu tragen oder auch einer Arbeit nachzugehen. Obwohl der Herr ja in Matthäus 6 deutlich gesagt hat, in Vers 25 bis 34, wir kennen dies, wo er sagt, sorget nicht, was ihr essen, was ihr trinken, womit ihr euch kleiden werdet. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Ach ja, dann könnten wir sagen, na gut, dann brauchen wir gar nichts mehr zu tun. Der himmlische Vater wird uns ja schon ernähren. Und dann heißt es auch, wer ist denn unter euch, der seines Lebens eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr sich auch darum sorgt. Warum sorgt ihr denn um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, so dass heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Denn nach dem allen trachten die Heiden, die von Gott nichts wissen. Man könnte jetzt aufgrund dieses Wortes sagen, aha, jetzt müssen wir im Evangelium, wer das Evangelium angenommen hat, ganz frei handeln können. Wir haben keine Verpflichtung mehr in dieser Welt. Paulus zeigte ganz deutlich, auch Aquila und Priscilla, dass dies nicht so ist. Dass eben auch Christen, das Evangelium, das sie aufgenommen haben, Christen bewegt werden, Verantwortung in dieser Welt zu übernehmen. Verantwortung für den Nächsten. Denn es geht bei der Arbeit auch um das Sorgen um den Nächsten. Zum einen geht es um die Art der Arbeit. Es ist ein Zeugnis, wie ich arbeite. Nicht, dass ich arbeite, sondern wie ich arbeite. Daran soll man auch erkennen können, dass hier etwas anderes ist. Und dann geht es um das andere, dass ich durch meine Hände Arbeit habe, dem Dürftigen zu geben. Das ist Evangeliumsauftrag. Das zeigte hier der Apostel Paulus, denn er arbeitete als Zeltmacher bei Aquila und am Wochenende in der Synagoge predigte er. Das heißt, er war nicht nur jetzt allein der Geistliche, sondern auch der Praktische. Das gehört einfach zusammen. Epheser 4, Vers 28, dass er habe zu geben den Dürftigen. Also die Arbeit im Blick auf den Nächsten. Ich möchte etwas haben, damit ich dem anderen auch was geben kann. Denn es gibt immer Dürftige in unserer Welt. Und wir unterstützen ja auch als Gemeinde die Missionare, die einen bestimmten Dienst verrichten und manches vielleicht nicht kaufen können, was sie dazu brauchen. Und dann kriegen sie das Geld, um wiederum mit diesem Geld auch andere zu segnen. Ich erinnere mich immer noch ganz gerne an den Aufruf von Bruder Nötzold, auch im Missionswerk Mitternachtsruf, dass er eines Tages mal fragte, sagt mal, ja, die Gemeindemitglieder oder so, die geben ja da auch ihre Spende. Aber was machen denn die Mitarbeiter? Ja, das sind doch Mitarbeiter, die kriegen da aus den Spenden ihren Lohn. Das heißt, die haben ja auch ihre Gaben zu geben. Die können doch nicht einfach sagen, na, wir nehmen bloß immer, sondern wir kriegen etwas, damit wir auch was geben können. Und dann fing das so an, dass eben selbst die, die etwas kriegten aus den Gaben und Spenden der Geschwister, dass sie auch Gebende wurden. Und so soll es sein, denn sie verrichten wohl eine geistliche Arbeit, aber ihr Lohn ist nicht nur für sich selbst da zum Verbrauch. Außerdem, diese Arbeit, das zeigte ja der Apostel Paulus auch in diesem Kontakt mit Aquila und Priscilla, soll auch eine Unabhängigkeit bewirken. Das schrieb Paulus später an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 4, Vers 11. Da sagte er Folgendes: Setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure Schaft mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemand angewiesen seid. Das ist auch Auftrag im Evangelium. Und das zeigte hier der Apostel Paulus diesen auch. Ihr könnt an das Evangelium glauben, nehmt es auf und ihr bleibt auch in der Verpflichtung der Welt gegenüber, den Menschen gegenüber, den Glaubensgeschwistern schon erst recht gegenüber. Ja, Hände Arbeit, Arbeit, damit ihr die, die draußen sind, die noch nicht gläubig sind, nicht belastet, dass ihr ihrer nicht bedürfet. Denn ihr könnt ihr nicht zugleich das Evangelium sagen und dann die Hand aufhalten, um von ihnen ihre Gaben entgegenzunehmen. Es gibt ja bei den Franziskanern dieses geflügelte Wort, ora et labora, bete und arbeite. Und arbeite, es gehört einfach zusammen. Ja, Paulus ging später den Schwätzern und den Nichtstuern in der Gemeinde zu Thessalonich mit ihnen ins mahnende Gericht, indem er schrieb in 2. Thessalonicher 3, Vers 10 und 12, denn es gab ja zu jeder Zeit solche, die haben sich da angeschlossen, auch Evangelium, du brauchst ja nicht mehr Sorgen, der himmlische Vater gibt ja alles und die Brüder und Schwestern sind ja alle so nett und da kann man sich ja an ihrer Brust ausruhen. In 2. Thessalonicher 3 sagt er dann in Vers 10, denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Also zu jeder Zeit gab es diese Phänomene. Ja, aber hier zeigte gerade im Hause von Aquila und Priscilla der Apostel Paulus, schaut, an Jesus zu glauben entbindet nicht von den Verpflichtungen in der Welt wahrzunehmen, auch nicht von der Arbeit. Ja, auch wenn er auf der anderen Seite sagte, dass die, die das Evangelium verkünden, sollen sich auch vom Evangelium nähren. Paulus gab sich den Korinthern zu einem Vorbild, denn sie waren nicht so eingestellt. Nicht? Sie lebten lieber in Ausschweifung und Saus und Braus, aber nicht unbedingt, dass man arbeiten müsse, um dem anderen etwas, der nicht arbeiten kann, vielleicht zu geben. Das ist im Übrigen noch ein Überbleibsel des christlichen Lebens in unserem Land. Das ist ein Überbleibsel. Es gibt es in anderen Ländern nicht so, dass der, der nicht arbeiten kann, trotzdem Geld kriegt. Ja, das ist aufgrund der Heiligen Schrift so, dass man denen, den Armen, den Bedürftigen was gibt. Deswegen zahlen alle Arbeitnehmer durch ihre Steuern in diese Kasse hinein, um aus dieser Kasse dann denen, die entweder keine Arbeit haben oder nicht arbeiten können, etwas zu geben, dass sie auch leben können. Das hat damit zu tun, nicht? Aber wer arbeiten kann und Arbeit kriegt, der soll auch selbstständig diesem Dienst nachgehen, um wiederum auch anderen helfen zu können. An die Korinther später schrieb der Apostel Paulus in 1. Korinther 4, Vers 12, wir arbeiten und wirken mit unseren eigenen Händen. Aber im 9. Kapitel sagt er ja auch zugleich, dass das Evangelium predigen sich davon auch nähren sollen. Aber nicht spekulieren, sondern wo es der Herr führt. So arbeitete Paulus bei Aquila und Priscilla als Teppichmacher und verkündigte das Wort Gottes an allen Sabbaten in der Synagoge. Juden und Griechen hörten zu. Und dann geschah noch etwas Wunderbares in diesem verlesenen Text. Die Einheit im Heiligen Geist setzt das Bekenntnis des Evangeliums von Jesus Christus frei. Als nämlich dann Silas und Timotheus kamen, da waren sie schon mal drei. Und Aquila und Priscilla waren auch dabei. Da fing Paulus an zu sagen, dass der Messias Jesus ist. Das heißt, setzte die Einheit im Heiligen Geist, gab noch eine besondere Vollmacht. Vollmacht zur Verkündigung des Evangeliums, zum Zeugnis von der Gnade Jesu Christi. Und wir lesen an manchen Stellen, ja, dass diese Einheit sehr wichtig ist. Apostelgeschichte 1, Vers 14 lasen wir ja, dass die Gläubigen dort einmütig beieinander waren. Und dadurch konnten sie den Segen empfangen, der dann sich ausbreitete auch zu den anderen hin. In Kapitel 4, Vers 32, auch sie waren ein Herz und eine Seele, keiner sagte von dem Seinen. Ja, sie waren eins. Und das gab einen großen Aufbruch in ihrer Umgebung, nach Gott zu fragen. Wo alle durch den einen Heiligen Geist zur Einmütigkeit geleitet werden, wo keiner mehr sich, sondern alle nur den Herrn und sein Werk suchen, entsteht ein vollmächtiges Zeugnis. Jesus Christus ist dann kraftvoll wirkend in deren Mitte. In Matthäus 18 sagte ja der Herr schon zu den Jüngern und den Gläubigen, dass er selber der Handelnde sein wird, wo solche in seinem Geiste zusammenstehen und zusammenkommen. Vers 19. Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, zwei eins werden im selben Geist, worum sie auch bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Also welche Vollmacht? Wo zwei eins werden. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Als also Silas und Timotheus aus Mazedonien nach Korinth kamen und Paulus fanden, hatten sie nur ein Anliegen, alle zusammen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Es ging um nichts anderes. Gewiss beteten sie dann gemeinsam darum. Und dann heißt es hier, und da drang der Geist Paulus, Jesus als den Christus, den Messias, zu bekennen. Da drang der Geist Paulus, dass in ihm allein das Heil ist. Nicht, dass durch eine vollmächtige Predigt sich alle Zuhörer bekehren. Das lesen wir ja auch von dem Herrn selbst. In Matthäus 7, Vers 28 steht ja, dass er so vollmächtig gepredigt hat, dass alle sich darüber wunderten und doch nicht alle, die es hörten, sich bekehrten. Ja, das heißt hier, Vers 28, es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, diese Predigten vorher, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht. Und nicht wie ihre Schriftgelehrten, mit Vollmacht. Jetzt sollte man meinen, jede vollmächtige Predigt würden alle bekehren, die da sind. Nein, das war ja da nicht so. Aber diejenigen, die bereit waren im Herzen, die wurden angesprochen, die wurden gesucht. Und das passierte nun hier auch in der Synagoge zu Korinth. Es wurden diese herausgerufen, deswegen das Wort Ekklesia heißt ja die Herausgerufene, ja, die Gemeinde, die angesprochen, die auf der Suche waren nach dem ewigen Heil. Vollmächtiges Zeugnis von Jesus Christus beinhaltet einfach die Bringeschuld des Evangeliums an alle. Zu den einen, die suchend sind, aber auch zu den anderen, die ferne stehen bleiben wollen, denn die hörten es auch. Und Paulus sah es und merkte es und sagte zu diesen: Euer Blut sei über euer Haupt, rein gehe ich von nun an zu den Heiden. Ich habe es euch gesagt. Ich bin nicht schuld, wenn ihr euch nicht bekehrt. Das war diese Dreierschaft, oder wenn wir jetzt das Ehepaar dazu ziehen, Fünferschaft, ja, die eines Geistes waren und nun das Evangelium vollmächtig in diese Versammlung bringen konnte, und viele haben sich bekehrt. Die Gemeinde zu Korinth entstand dadurch. Crispus sogar, haben wir gelesen, der Oberste in der Synagoge, so wie eben auch Just, die bekehrten sich, und sein Haus lag ja von dem Justus da gleich an der Seite der Synagoge, und das war die neue Stätte, wo man sich traf, um das Wort Gottes zu hören. Ja, und dadurch war eine offene Tür in Korinth geschaffen und viele ließen sich taufen. Auf den Namen Jesu haben wir gehört. Jesus wurde also hinfort als Herr und Meister in dieser neu entstandenen Gruppe zugelassen, aufgenommen und regieren gelassen. Alle, die sich auf seinen Namen haben taufen lassen, bekannten keinen Schritt mehr, ohne ihren Meister und Heiland gehen zu wollen. Und aus Dankbarkeit über die Vergebung der Sünden wollten sie Gott, ihrem Erlöser, in Zeit und Ewigkeit dienen. Wir merken also auch hier in diesem Abschnitt, Jesu Macht dringt immer zu denen durch, die warten auf die Erlösung, so wie wir es ja auch lesen von dem Greisen Simeon und so weiter. Der wartete ja auch auf die Erlösung Israels und viele anderen. Und die haben das erfahren. Jesu Macht ist unaufhaltsam. Soweit zu diesen ersten Versen aus dem 18. Kapitel.